Wenn jemand unliniert ist. Wenn jemand unliniert ist, so muss er immer wieder feststellen, dass die Welt liniert ist. Wie ein Zebra ist die Welt in Streifen geteilt, und dabei hat sie doch nur ein einziges Fell. Auf den Linien ist die Welt beschrieben, und dadurch unterscheidet sie sich von dem Zebra, das meistens nur selten beschrieben ist. Das liegt aber wiederum daran, dass man auf Fell schlecht schreiben kann. Wie ein unbeschriebener Briefbogen läuft nun das arme Zebra in der Welt herum, welche im Gegensatz zu ihm von links nach rechts beschrieben ist.